weit du mich so soll es sein. Und wie fort und wie früher rein. Von allem die Scheiß, den ich damals gemacht. Freu mich, freu mein Tag durchgemacht. Hab ich gedacht, werd immer so bleiben. Hier ist Schwein und ist Schlammer zu treiben. Treib ich hilflos, sind so von der Kriege. Gerüchte, die meine Umgebung vergifte. Die Nächste wollen die Neue. Und das Glück gewinnen, wenn die Vorzeit halten. Hat sich nun alle abgelogen. Ohne Frieden, Frauen haben ihn aufgebogen. Geleitet und leitet, Kleid und Setzung. Mich von ihm verletzt und betrogen. Geworden ist nur eine Schuld, sei mir nicht stetig. Selbstbestrafung ist überflüssig. Alter Mann! Befreie dich aus den Zwängen! Alter Mann! Alter Mann!